Eines darf ich hier einfügen. Wenn es irgendeines Beweises, dass der Herrgott und dass die Vorsehung auf unserer Seite sind, noch bedurft hätte, dann muss ich sagen, wäre es diese Tat gewesen. Sei mir den Raum angesehen, 3/4 Stunden nach der Tat. Und Sie haben die Bilder ja in den Zeitungen gesehen. In Wirklichkeit, die Fotografie kann das gar nicht so darstellen, sah es noch schauerlicher an Ort und Stelle aus. Dass aus diesem Raum ein Mensch lebend und unverletzt herauskommen konnte, ist ein Wunder. Der Herrgott hat es gut mit uns gemeint. Und Sie dürfen nicht glauben, dass ich den Namen des Herrgotts jetzt in den Mund nehme, weil ich vor Ihnen spreche. Und dass ich das vor meinen Geschäftsführern nicht tun würde. Meine Herren, das hat mit Kirche und Konfession gar nichts zu tun. Auch das sei ruhig offen ausgesprochen, denn Sie sollen ja meine Gedanken kennenlernen. Mit Konfessionen habe ich nichts zu tun, das überlasse ich jedem Einzelnen. Ich habe in den Reihen der SS aber niemals auch nur einen Atheisten geduldet. Jeder von uns ist im tiefsten gläubig an das Schicksal, an den Herrgott, an das, was unsere Vorfahren in ihrer Sprache Vralda den Uralten nannten. Das, was mächtiger ist wie wir, und darüber sind wir uns doch klar, dass die Sprüche, dass der Mensch die Natur beherrscht, wirklich nur überhebliche und dumme Sprüche sind. Wir Menschen, die wir nicht fähig sind, mit einer Situation fertig zu werden, wenn es der Natur einfiele, einmal 8 oder 10 Wochen Regen fallen zu lassen. Oder wenn es der Natur eingefallen wäre, sagen wir statt bis zum März, Ende März dieses Jahres oder April dieses Jahres, einmal bis zum Juni schneien zu lassen. Dann wäre alles das, was Kultur, Zivilisation, Lebensstandard geheißen hätte, in unserer ganzen Einbildung, unserem ganzen Größenwahn, das wäre vorbei gewesen. Und die Menschheit hätte um das nackteste Leben im Hungerkampf hätte ringen müssen und hätte wahrscheinlich den Kürzeren gezogen. Zutiefst sind wir also, das war der Sinn der Sätze, die ich Ihnen jetzt sagte, zutiefst sind wir also vom Herrgott überzeugt. Und zutiefst bin ich, der ich wirklich eine in meinem Glauben an den Sieg und in meinem Glauben an den Führer niemals gewankt habe, auch in meinem tiefsten Innern nicht, in keiner Sekunde. Zutiefst war es für mich doch ein Wunder, der Herrgott und das Schicksal sind auf unserer Seite. Wir, die anderen, wir die Gefolgsmänner, wir müssen nur anständig sein und uns dessen Wert zeigen, dass wir diesen Führer Adolf Hitler haben. Müssen das sein, was viele Tausende und Hunderttausende germanischer Gefolgsmänner, deutscher Landknechte, friderizianischer Soldaten, österreichischer Soldaten, preußischer Soldaten, deutscher Soldaten uns vorgemacht haben. Treu, gehorsam, ehrenhaft und anständig. Dann kann es nicht fehlen und dann wird zu dem Wunder, das nur das Schicksal vollbringen konnte, den Führer aus dieser Situation zu retten, wird und muss folgerichtig, früher oder später, wenn wir es verdient haben, aber nicht früher, der deutsche Sieg kommen. Etwas müssen wir uns allerdings klar sein. Das deutsche Volk hat für die Tat nicht das geringste Verständnis. Und wie ich vorher sagte, als Soldat unter Soldaten, es ist der furchtbarste Schlag, der der deutschen Armee je zugefügt werden konnte. Und wir werden Jeder einzelne von uns, der diesen Rock trägt und der die Achselstücke trägt, in heiligem Eifer und heiliger Pflichterfüllung werden wir uns Jahre und Jahre bemühen müssen, diese Tat aus dem Gedächtnis des deutschen Volkes auszuwischen und auszulöschen. Auf dem blanken Schild den Fleck auszutilgen, der nun darauf gekommen ist. Eine Voraussetzung für die Zukunft ist, Gott sei Dank, im Zusammenhang mit dieser Tat für die Zukunft der Armee und des Offizierskorps ist geschaffen worden und ist bereits vollzogen. Die Armee hat die Verschwörerklicke selbst erledigt. Als ich am Tag des Attentates, Nachmittag oder gegen Abend, im Auftrag des Führers nach Berlin flog, um den damals unter dem degradierten Generaloberst Höppner und dem unwürdigen Marschall von Witzleben als Verschwörerklicke in der Bendlerstraße hausende Klicke und Verschwörung auszuheben oder beseitigen zu lassen. Da war es von vornherein mein Vorsatz, dass ich mit allen Mitteln danach trachten werde, was mir dann auch geglückt ist oder was dann Gott sei Dank auch möglich wurde, dass niemand anderes als die Offiziere der Armee und die Kompanien der Armee dieses Nest ausheben sollten. Es durfte keine Hand erhoben werden und es durfte kein Gewehr erhoben werden zwischen einem anderen Wehrmachtsteil und der Armee. Denn dazu kenne ich die Gesetze der Geschichte und dazu kenne ich die Gesetze der Armeen zu gut. Die Rettung für die Zukunft, für die innere Zukunft einer Institution, nach einer solchen inneren Niederlage und furchtbaren Tat, ist nur dann gegeben, wenn die Organisation selbst die unwürdigen Ausscheider ausstößt und an die Wand stellt. Dann gibt es einen Aufstieg. Wenn das nicht der Fall ist, gibt es keinen inneren Aufstieg. Das hat aber Gott sei Dank stattgefunden. Ich darf Ihnen hier ein geschichtliches Beispiel sagen, wobei ich die Meinung dabei äußern möchte, dass wir Kriegsgeschichte immer noch zu sehr veraltet und viel zu wenig studieren. In zu sehr veralteter Form und mit viel zu wenig Gericht. Es ist tragisch, dass alle Armeen aus der Vergangenheit immer wieder, wie überhaupt, es ist menschlich, so wenig lernen. Dass Erfahrungen, die eine Armee selbst 20 Jahre vorher gemacht hat, nach 20 Jahren vergessen sind, und dass sie mit Blut ungezählten Holzkreuzen immer wieder neu erkauft werden müssen. Das trage ich aber auch im großen Ablauf. Die preußische Armee hatte einmal bereits in ihrer sonst so ruhmreichen Geschichte eine solche Verschwörung. Sie kennen sicher den Begriff Kanonade von Valmy. Das wird den meisten von Ihnen ein Begriff sein. Die preußische Armee trat damals in Nordfrankreich, bei Valmy. Da saß die Lottenarmee einen zusammengelaufenen, hergelaufenen Haufen von französischen Revolutionären entgegen. Und es wurde ein Scheingefecht abgehalten, die berühmte Kanonade oder berüchtigte Kanonade von Valmy. Warum diese Sausgelottenarmee nicht über den Haufen gerammt wurde, das erzählt die Kriegsgeschichte nicht. Wir lernen bloß dann, dass 1806 die preußische Armee bei Jena und Auerstedt zusammenbricht und das in einer schmachvollen Form verbrillantierte und zur Abwehr fähige Festungen von ihren Kommandeuren und Kommandanten übergeben werden. Wir lernen dann weiter, dass 1807/06 im Winter auf 7 die Immediatkommission einsetzt und dann ihr großes Werk durchführt. Wir haben auch nicht gelernt, dass die Kanonade von Valmy und dass die Übergabe der Festung im Jahre 1806 ein vollendeter Hochverrat der in der preußischen Armee damals eingenisterten Freimaurerbrüder, Brüder der Sans-Gilotten und der der Illuminaten Frankreichs gewesen sind. Dass eine vollendete Verschwörung war. 1807 aber finden sich dann unter damals angefeindeten jungen Offizieren, Scharnhorst, Neisenau und Clausewitz, finden sich die Kräfte zusammen, die das Titanenwerk vollführen. Drei Viertel ruhmreicher Regimenter der friedrichianischen Armee auszulöschen, weil sie ihre Ehre verloren haben. Eine Unmenge von Generälen, Obersten und hohen Offizieren zu kassieren, infam zu kassieren und zu degradieren. Und dann mit einer ihrer Ehre durch eigene Kraft gereihten Armee den Aufbau zu beginnen, der dann diese Armee unter furchtbar schwierigen Umständen der Besetzung durch Frankreich befähigt, aus aussichtsloser Situation heraus im Jahre 1813 anzutreten zum Befreiungskrieg. Ich habe lediglich dieses historische Beispiel genommen, um auch ganz klar auszusprechen, auch derartige menschliche, kaum nennbare Niederlagen, Schwächen und Verbrechen hat es leider in der Geschichte der Soldaten immer wieder einmal gegeben, auch in Deutschland. Dass wir gerade in der Größe unserer Zeit diesen Tiefstand miterleben müssen, ist wohl vom Schicksal so gewollt. Das Schicksal prüft und wägt wohl dieses deutsche Volk und seine Armee, bis wir endlich wert sind, den Sieg zu erringen. Junge Offiziere des Generalstabs waren die ersten, die im Bänderblock, 6 junge Generalstabsoffiziere, die ihre verräterischen Vorgesetzten gefangen nahmen und den Spuk zum Verschieben brachten. Es war kein Truppenteil in Berlin und Umgebung, der nicht lauter und anständig und treu gewesen wäre. Es war eine Freude, die ganzen jungen Kommandeure und Kompaniechefs zu sehen, mit welcher Empörung, mit welcher Selbstverständlichkeit sie gegen diese Clique sich stellten und antraten. Die Voraussetzungen für die Zukunft der Armee nach diesem inneren furchtbaren Schlag, alle Voraussetzungen für das Offizierskorps und seine Ehre, vor allem aber alle Voraussetzungen für die Kraft dieser neuen standhaften Divisionen, dass sie den Feind an den Grenzen der Nation aufhalten, alle Voraussetzungen sind gegeben. In dieser oder nach diesen schweren Stunden hat der Führer mich zum Oberbefehlshaber des deutschen Heimatheeres gemacht. Ebenso wie für diese 15 neuen standhaften Grenadierdivisionen. Und ich möchte nun mit Ihnen über einige Dinge sprechen, die ich für die Bildung von Armeen und für die Erziehung der Offizierskorps für notwendig halte. Seien Sie versichert, das, was ich zu Ihnen sage, habe ich seit 15 Jahren an mein eigenes Führerkorps in der SS gepredigt und an mein Polizeioffizierskorps. glaube, Sie werden auch von einem überzeugt sein. Es hat in den früheren Jahren manche Reibung, wir nennen das ruhig Deutsch so, wie es gewesen ist, aus Nichtwissen, aus Unverstand und von diesen Verschwörerkreisen aus Kirchenwillen heraus zwischen Armee und SS gegeben. Ich stehe hier mit als Reichsführer SS und als, möchte ich sagen, Oberbefehlshaber eines Konkurrenzwehrmachtteiles. Denn ich stehe hier als treuer Gefolgsmann des Führers, als Soldat, als Nationalsozialist, als Deutscher, als germanischer Mensch. Und ich habe meine Aufgabe so aufgefasst und habe sie so übernommen, dass ich als Ihr Oberbefehlshaber, Ihr Freund und Ihr Kamerad bin, so wie ich es für meine Männer bin. Ich kenne hier keinen Unterschied und ich bringe diesem deutschen Offizierskorps der deutschen Armee mein volles Vertrauen entgegen. Und ich weiß, dass Anständigkeit und Ritterlichkeit den germanischen und deutschen Menschen immer noch am meisten gebunden hat. Und ich möchte Ihnen, dem Offizierskorps, eine Parole auch geben, die eine uraltdeutsche ist. Sie stand im Mittelalter in Westfalen in den Kontoren der Hansehäuser. Da stand darüber im Hochdeutsch, wenn ich das auf Hochdeutsch übersetze, Ehre ist lang genug. Und danach wollen wir alle handeln. Ich bringe Ihnen mein Vertrauen entgegen und ich bin sicher, dass keine meiner Anordnungen, keine meiner Befehle deren blinde Befolgung ich gewohnt bin, ebenso wie ich dem Führer blind gehorche. Dass keine meiner Anordnungen auch nur im Entferntesten in der Weise von irgendeinem überlegt wird, das tut er nur, weil er als Rechtsstreit S10 oder jene von uns nicht leiden kann. Meine Herren, derartige Gedanken wollen Sie als unanständig ausschalten. Wenn ich nun die Grundsätze, nach denen ich seit 15 Jahren die SS erzogen habe, auch bei Ihnen besprechen und Ihnen vor Augen führe, dann führe ich keine neuen Grundsätze vor Augen, sondern ich bemühe mich, das wieder lebendig zu machen, aus dem Schutt herauszuholen, was die gesunden, edlen und ehrenhaften Grundsätze der alten deutschen Armee und alten deutschen Soldaten waren. Sie sind leider schon in den letzten Jahren des Weltkriegs in vielen Städten, besonders schlimm aber in den letzten vergangenen 20 Jahren verloren gegangen. Es hat viel mehr lügende, berechnende und jedes Mittel gutheißender Verstand regiert, als wie das einfache, anständige und gerade Herz. Ich spreche nun von den Grundsätzen. Als erstes verlange ich von Ihnen allen und von allen Soldaten die Treue. Die Treue zum obersten Kriegsherrn. Damit die Treue zum Reich, zum Volk. Es genügt nicht, wenn einer sagt, ich halte meinen beschworenen Eid. Den habe ich geschworen und da kann ich natürlich als Beamter, als Offizier, als Staatsdiener, da kann ich natürlich nichts anderes. Sondern die Treue kennt nur eine Totalität. In der Treue gibt es kein Wenn und Aber, keine Einschränkung, keinen inneren Reservate, nicht ein einziges Reservate. seien Sie auch eines überzeugt. Menschen werden immer Fehler machen. Jeder von uns. Es gibt Fehler, die menschlich sind und die man verzeihen kann und die verziehen werden. Zu den wenigen Fehlern, die niemals verziehen werden können, da gehört in erster Linie die Untreue. Die Untreue zerbricht die staatliche Ordnung. Die Untreue zerbricht die Heere und die Armeen. Und an der Untreue gehen die Völker zugrunde. Seien Sie darüber klar, wenn einer von Ihnen die Treue bricht, gibt er seinem Untergebenen, seinem Mann das Vorbild, dass er dasselbe tun kann. Es genügt auch nicht, meine Herren, wenn wir mit lügigem Verstande sagen, ja, ich für mich bin treu, aber meine Frau lehnt das heutige System ab. Oder meine Familie, mein Familienverband, der hat mit diesem Staat gar nichts zu tun. Meine Herren, hier gibt es nur eine Möglichkeit, entweder es führt der Mann seine Ehe, nämlich Mann und Frau, oder wenn er das nicht kann, wenn er nicht fähig ist zu führen, dann scheide er entweder bei uns aus, weil einen Halben wir nicht brauchen können. Oder er scheide sich von diesem Lebensgefährten, der im Beruf des Menschen, den er sich zum Ehemann genommen hat, innerlich nicht mitzugehen willens ist. Ich fordere hier nichts Unbilliges. Es ist uralter deutscher Brauch, dass Familie und Sippe für jedes einzelne Glied einstehen. Ebenso wie es klar ist, dass die Sippe geehrt wird, wenn einer sich besonders auszeichnet. Wenn ein Soldat am Ende des Krieges seinen Erfolg bekommt, bekommt ihn ja nicht nur er, sondern seine Frau, seine Kinder, indirekt seine Eltern und durch Generationen hindurch, solange die Familie lebt, seine Nachkommen. Wenn ein verdienter großer Soldat, ein Ritterholzträger, die Gewissheit hat, dass er nach dem Krieg vom Staat in besonderer Weise geehrt und sortiert wird, und wenn er die Gewissheit hat, dass der Führer und oberste Kriegsherr, wenn er selbst seiner Witwe und seinen Kindern in besonderem Maß das Wohlwollen und die Gnade des Staates weit über jede Kriegsversorgung hinaus angedeihen lässt, so ist es umgekehrt selbstverständlich, dass dann, wenn einer untreu wird und die Sippe nicht nachweisen kann, dass sie ihn ausgestoßen hat, die Sippe mit dafür zur Rechenschaft gezogen wird. Das Zweite, was ich verlange, ist Gehorsam. Es wird im militärischen Leben von Gehorsam ungeheuer viel gesprochen. Ungeheuer viel. Als jawohl, beim Militär wird gehorcht. Beim absoluten Gehorsam. Der kleine Mann muss sehr viel gehorchen. In vielen Fällen habe ich es erlebt, dass je weiter man herauskam, der Gehorsam nicht mehr so eingehalten wurde, wie es üblich war oder wie es sein müsste. Sondern dass es dafür x Ausreden, Entschuldigungen, Denkschriften, Widerlegungen, manchmal aufgrund von Falschmeldungen gegeben hat. Hier möchte ich nun einen Gedanken einmal Ihnen und uns allen nahe bringen. Alle die von uns, die aktive Offiziere sind, zu denen spreche ich jetzt nicht deswegen, weil ich einen Unterschied mache, aber Sie werden es dann gleich verstehen, in besonderem Maß. wie wir junge Menschen waren und wie die Jungen vor einem Jahr oder zwei Jahren, wie sie vor ihrer Berufswahl standen. Da haben wir uns aus den vielen Berufen, die wir uns wählen konnten, einen aus Überzeugung gewählt, den Beruf des Soldaten. Wir wussten, dass wir damit in eine Institution eintraten, die vom ganzen Volk geehrt wurde. Wir wussten genau, dass wir uns damit einen Beruf wählten, nicht irgendwie einen gewöhnlichen, wo der eine das, der andere jenes Fachwissen oder jene Fachaufgabe sich als Beruf wählte. Sondern wir wussten, dass wir damit den Stand der Krieger erwählten aus unserer Berufung, mit der Bereitschaft, und die hatten wir doch und haben wir doch, mit der Bereitschaft und dem Wissen, dass einmal, wie wir als junge Menschen hofften, im Leben unseres Soldatentums der große Tag kam, wo wir vor dem Feind antreten konnten, und das, was wir als junge Menschen versprochen im Ideal vor uns gesehen haben, bewähren konnten. Wir haben den Beruf gewählt mit der Hoffnung, und das kann ein Berufssoldat nicht anders, dass wir als anständige Menschen die Gelegenheit bekamen, den Staat, den Reich, den Volk, dem obersten Kriegsherrn, den Dank abzustatten für die Ehre, die Wohlhabenheit, die sichere Existenz, das Avancement, was wir ein Leben lang genossen haben. Denn es muss doch für einen anständigen Menschen, wäre es ja sonst bedrückend, wenn aus der Reihe seiner Volksgenossen besonders hervorgehoben wird im Frieden, durch lange Friedensjahre hindurch, so wie es dem Stand der Offiziere, dem Stand der Führer, der Krieger, in Deutschland, besonders in den letzten 10 Jahren wiederfuhr, wenn er dann nicht die Gelegenheit bekam oder bekäme, als anständiger Mann dafür durch die Tat und durch den Einsatz seines Lebens den Dank abzustatten. Wir als Soldaten aus Berufung müssen geradezu froh und dankbar sein, dass wir nun in schweren Jahren, nicht in Jahren des Blitzkrieges und Blitzsieges, dass wir nun in schweren Jahren stehen können, dass wir beweisen können, dass das Milieu ist, in das wir hineingehören, dass das die Situation ist, in der wir dem Reich und Armee und der Zukunft zeigen können, dass wir wert waren, Berufssoldaten zu werden. Ich möchte aber für alle noch etwas einmal dazu. Es gibt 2 Stände in jedem Volk und in jedem Reich, denen der Staat aus Gründen der Staatsräson besondere Rechte gibt. 2 Stände, die aber auch damit einer besonderen Gefahr unterliegen, nämlich der Gefahr der Selbstüberschätzung und Kritiklosigkeit. Das ist der Stand des Lehrers und der Stand des Offiziers. Die Staatsräson verlangt, dass bei beiden der Untergebene keine Kritik üben darf. Dass dem Untergebenen, nämlich dem kleinen Schüler und dem Soldaten oder kleinen Schulkind, keine Möglichkeit zu irgendeiner freien Meinungsäußerung gegeben ist. Und damit werden sehr oft Lehrer, und wir sind unter uns, wir können das ruhig offen sagen, und sehr oft Offiziere so gottähnlich, oder mindestens halbgottähnlich. Weil gar niemand da ist, der, wenn es nicht der Vorgesetzte tut, sondern Untergebenen, der sagt, Herr, wie können Sie so dürftig sein? Das darf niemand, und das kann auch der Staat nicht zulassen. Trotz der Nachteile, die damit verbunden sind, muss die absolute Autorität schon dem jungen Leutnant mit 19 Jahren gegeben werden. Aus dessen Zug kein einziger irgendwie widersprechen darf, einen Befehl nicht befolgen darf. Schon dem jungen Kompaniechef und dem jungen Kompanieführer jetzt im Feld der in zweierlei Hinsicht Herr über Leben und Tod ist. Denn so wie er führt, so sind die Blutverluste. Wir überlegen, mutig, richtig. Dann wird der eine Kompanieführer, der eine Kompaniechef, mit dem Verlust von ein paar Männern seine Aufgabe erfüllen. Ein anderer, der nicht fähig ist, aber die Kompanie führt, bei dem wird die halbe Kompanie unter dem Rasen liegen. Und trotzdem sind die Männer und dürfen wir es nicht zulassen, dass die anderen Männer hier eine Kritik üben. Die Kritik wäre sehr rasch geübt und sie werden mir recht geben, gerade die Kommandeure werden mir recht geben. Wenn man die soldatische Disziplin oder wenn man die Disziplin der Schule einen Augenblick einmal aufgeben könnte, um Einzelne, die nichts können, aber dafür umso eingebildeter sind, um die Absurdum zu führen, um die an den Pranger zu stellen. Wenn man im Regiment sagen könnte, alles weggetreten, jeder tritt bei der Kompanie an, bei der es ihm am besten gefällt. Dann würden bei manchen Kompanien unendlich viele Leute sein. Bei anderen Kompanien weniger und bei einigen fürchte ich gar niemand. Das wäre wunderbar, wenn man das machen könnte. Denn das wäre der instruktivste Unterricht, der den einzelnen Aktenträger, den einzelnen vom Staat eingesetzten Vorgesetzten widerfahren könnte. Ebenso wäre es ja in der Schule. Wenn man sagen könnte, so, ihr Kinder oder ihr Schüler, ihr geht jetzt zu dem Lehrer, bei dem es euch am besten gefällt. Sie sind auch mit mir, glaube ich, der Überzeugung, da wären einige Klassenzimmer leer. Bei anderen wären allerdings sehr viele drin. Sie sind, glaube ich, mit mir der Überzeugung, es wären einige dieser Abstimmungen vernichten für einige Halbgötter. Sie kämen dann von ihren Stufen so etwas runter. Sie kämen mit den Füßen wieder auf den Boden hin. Ich will damit nur Folgendes sagen. Wir Offiziere, und denn um uns geht es jetzt hier, wir dürfen keinen Augenblick vergessen, dass die Menschen, die unter unserem Kommando stehen, nicht gekommen sind, weil wir, der Einzelne, so unendlich viel kann, sondern dass das Reich, dass das Volk, sie uns anvertraut hat. Und da bin ich so gläubig, dass jeder in irgendeinem Augenblick, in irgendeiner letzten Sekunde seines Lebens, jeder von uns wird dann, es ist kein irdischer Stuhl, sondern vor sich selbst und seinem Gewissen einmal gerade stehen müssen für alles, was er getan hat. Wenn er etwas versäumt hat und deswegen einige Männer totgegangen sind, oder wenn er besoffen war und dann sich ausredet, ich war in Volltrunkenheit und die Wachen wurden nicht kontrolliert und die Kompanie wurde überrumpelt und der Gegner brach ein, das Bataillon wird aufgerollt und ist der Einbruch da. Und wenn es glückt, ihn abzufangen, dass sich die ganze Division aufgerollt wird, dann kostet das Tote und Tote und wieder Tote. Jeder von uns sei sich klar, dass die Sekunde, wo er vor diesem unbarmherzigen Richterstuhl steht, dass sie auch für ihn einmal kommt. Und jeder sei sich klar von uns, dass für jeden, dessen Leben wir unnötig auf dem Gewissen haben, dass für jeden eine Mutter da ist oder eine Frau oder eine Braut, die anklagt. Und ebenso, dass jedem, dem wir ein schlechtes Beispiel gegeben haben, als Vorgesetzten, und der deswegen auf die falsche Bahn kam, oder dem wir durch unser schlechtes Beispiel, weil wir schlechte Führer waren, zum Ungehorsam und zur Widersetzlichkeit brachten, bis er dann eine Disziplinlosigkeit beging, bis dann mit Stupidität und Stupidität der Herr Kompaniechef, der zuerst ihn dazu getrieben hat, in 3 Tage Mittel und dann 6 Tage Mittel. Und dann, bis man ihn so weit hat, unter irgendeinem braven, bockigen, der raben, anständigen Bauernburschen, der sich nicht beherrschen kann, der Kragenblatt, bis er in Widersetzlichkeit vor versammelter Mannschaft tot, bis man ihn ins Gefängnis gebracht hat. Meine Herren, für alle derartige Dinge, da müssen wir gerade stehen. Denn dafür hat das Reich und das Volk, dafür hat der oberste Kriegsherr uns die Aktenzüge gegeben. Würde, Ansehen und Autorität, damit er uns seine Söhne, die Söhne seines Volkes anvertrauen kann. Und deswegen, bei dieser Frage des Gehorsams, da seien Sie in allererster Linie Vorbild. Wir wollen niemals Brüche machen mit dem unbedingten Gehorsam, den es beim Militär gibt. Wir wollen überhaupt dieser gefährlichen Phraseologie, die in Deutschland, das spreche ich auch ganz offen aus, in den letzten Monaten und Jahren, in den letzten Jahrzehnten eingerichtet ist, der wollen wir Absage tun und wollen dem Volk lediglich in den nächsten Jahren durch das Beispiel und das Vorbild den Beweis liefern, dass es so ist, wie wir früher uns manchmal unmöglich gerühmt haben. Es muss wieder der unbedingte und kompromisslose Gehorsam einsetzen. Etwas ist ganz klar, das spreche ich offen aus. Je höher der Rang, umso vorbildlicher muss gehorcht werden. Von Ihnen allen dem Saal, da muss ich am besten gehorchen. Am bedingungslosen. Weil ich den höchsten Rang habe. In einem Regiment, da muss der Regimentskommandeur am vorbildlich gehorchen. Denn sonst reißt er die Pyramide der Autorität, an der Spitze er steht, ein. Wenn er vorbildlich gehorcht, wenn er die verderbliche, an manchen Stellen eingerichtete Kritik sucht, restlos unterdrückt, der Befehl des Vorgesetzten ist heil oder wird ganz und total durchgeführt und wird ganz und total nach unten verdreht. Ist etwas nicht richtig, dann müssen wir es die Brüder sind, merken. Es ist ihr Recht und ihre Pflicht allerdings, dass sie in aller gehorsamen Form die Autorität und Disziplin und Tradition, die seit Jahrhunderten lebt, ihre Meinung zu sagen haben, ihre Meinung vorzutragen haben, damit der Vorgesetzte sie abwägen kann. Er sie abgewogen, dann haben sie den Befehl durchzuführen, der gegeben ist. Zum Dritten, was ich von Ihnen verlange, Kameradschaft. Sind wir die richtige Kameradschaft, wo einer des anderen Freund und Bruder in diesem Existenzkampf verfolgt ist? Wo aber die Kameradschaft nicht zur falschen Kameradschaft wird, die glaubt, alles decken zu müssen, was irgendwo begangen wird. Ich möchte von diesen Divisionen und möchte in der Armee keine Gerichtsurteile vorgelegt bekommen, wo ich, wie es manchmal in meinen einen Reihen in der SS und Polizei in den vergangenen Jahren zurückweisen musste. Und ich sagen musste, typisch ist aber hier so teils. Typisch! Da haben nicht zwei Offiziere einen anderen herausgerissen, sondern das ist die Genossenschaft von Kollegen, wo eine Krähe der anderen die Augen nicht aus hat. Wo man den kleinen Mann straft, natürlich, der muss er bestraft werden. und wurde hervorgesetzt, weil er der Kollegenschaft angehört. Denn das andere ist das Offizierskorps, was ich meine. Das, was ich wünsche. Das, was ich nicht wünsche, ist diese Kollegenschaft, wo ein Kollege dem anderen nichts tut. Sehen Sie sich ganz klar, es wird in allen menschlichen Organisationen wieder Schwächen geben. Es wird immer wieder einmal Fehler geben. Es wird immer wieder einmal geben, dass einer vorbei existiert. Dann unterscheiden sich die Organisationen dadurch, dass die einen die Unwürdigen ausstoßen und die anderen, dass sie jede Unwürdigkeit decken mit tausend leichtfertigen Ausreden, zu denen der Mensch so sehr neigt. Mit der Ausrede, das können wir unserem Rock nicht anziehen. Ach, dem Rock kann man das nicht anziehen, dass man ein Schwein heraus wird. Denn dieses Schwein muss mit dem Rock, mit dem anständigen Rock, in dem Dutzende von Generalen, Hunderte von Obersten, Hunderte von Regimentskommandeuren, Tausende und Zehntausende von Offizieren gefallen sind und ihr Blut vergossen haben, mit dem Rock muss irgendein Schwein zugedeckt werden. Nein, meine Herren, der Rock verlangt, dass jeder Unwürdige herausgestoßen wird aus diesem Amt. Ganz barbarisch und rücksichtslos. Der Kamerad soll des Kameraden Erzieher sein. Und wenn es so schlimm ist, dass sich einer ungerecht benimmt, dann gehört er aus dieser Kameradschaft ausgestoßen. Und es wird wieder die Aufgabe von Kameraden sein, wenn einer ganz unwürdig war, dem dann zu sagen, hier hast du die Pistole und nun machst du selbst Schluss. So wie es immer üblich war, in ein rein ehrenhafter deutscher Offizier. Das ist etwas Viertes, was ich verlange. Ich verlange unerhörte Pflichterfüllung in der Wirklichkeit. Das gilt für die Stäbe, das gilt in gleicher Weise für jeden Truppenführer. Ich will etwas voraussetzen. Es ist ganz klar, darüber wollen wir uns nicht täuschen. Die Führungsverhältnisse in jeder Armee im 5. Kriegsjahr sind schwieriger geworden. Der Kompanieführer ist heute in vielen Fällen 20, 21, 22 Jahre. Ihr seid ja hier vor mir versammelt, ihr jungen deutschen Kriegskompanieführer. Genauso strahlend und genauso jung, wie sie 1917 und 18 waren. Ich weiß, dass bei der Infanterie, längst weiß ich das von meinen Divisionen, bei ihnen jetzt nicht viel anders sein. Ein Kompanieführer nicht recht viel länger seine Kompanie führt wie 3 Monate. Das ist wenigstens in meinen Divisionen. Im Allgemeinen ist der Durchschnitt der Bataillonskommandeurstätigkeit eines Bataillonskommandeurs bei den Divisionen, über die ich sicher den Überblick hatte, höchstens 4 Monate. Dann fällt er oder er geht ab zur Schulung. Darüber zu lamentieren, wäre ebenso töricht wie unmännlich. Das ist der Krieg. Hier muss ich wieder ein Beispiel bringen. Jammern wollen wir überhaupt nie, denn vom Jammern ist doch nie etwas besser geworden. Nehmen wir uns das Beispiel des 7-jährigen Krieges, der so oft zitiert und so wenig und ebenso oft wenig richtig verstanden wird. Im 7-jährigen Krieg war der alte Fritz im Jahre 1762 so weit, dass er fast keine Soldaten mehr hatte. Und er öffnete seine Gefängnisse Preußen, und holte die Verbrecher raus und steckte sie in die Bataillone herein. Nicht in extra Bewährungsbataillone, sondern in die Armeebataillone. Und Offiziere waren auch fast keine mehr da. Und da holte er durch Grenadiere aus den Garnisonsbataillonen, holte er den preußischen Schutzbesitzern und preußischen Adeligen in der Mark Brandenburg und in Ostpreußen die letzten Söhne, die damals zurückgehalten wurden, weil sie eben zwei oder drei schon verloren hatten. Und holte die 15-jährigen Jungen und exerzierte sie und machte sie zu Fähnrichen und machte sie zu Leutnant und ließ dann diesen Jungen mit 16 Jahren die Verbrecherkompanie führen und hielt aus und gewann 1763 den Krieg. Dass das schwieriger und anders war, wie wir es haben, meine Herren, das werden Sie jetzt sehen. Dass damals der Staat viel mehr auf dem Spiel stand, wie wir bei uns heute irgendetwas auf dem Spiel steht, das werden Sie auch sehen. Bei uns ist heute schlechter geworden, wie es im Jahre 1939, 40 und 41 war. Weil wir nun dem jungen Kompanie, erfahrenen Kompaniechef in vielen Fällen den erfahrenen Bataillonskommandeur nicht mehr haben, meine Herren, ist deswegen die Verpflichtung, dass die höheren Vorgesetzten sich jeweils viel intensiver und in der Rangstufe viel tiefer um alle Dinge bekümmern, die sie früher gar nicht angegangen haben, die sie früher nur indirekt führten. Der Kompaniechef und der Kompanieführer, und das geht euch, meine jungen Kompanieführer, an. Ihr müsst euch in all den Fällen, in denen ihr keinen alten Unteroffizier habt, um den jungen Unterführer kümmern und dessen Gruppe, möchte ich fast sagen, eine Zeit lang geistig mitführen. Müsst ihn anweisen und ihn anlernen. Und die anderen Bataillonskommandeure, sie müssen führen herunter bis zu den Zügen. Denn sie können nicht erwarten, dass der Zugführer, der jetzt gerade frisch gekommen ist, dass er alles schon kann. Und die Regimentskommandeure, sie müssen führen bis zu den Kompanien. Es genügt nicht, dass einer sagt, ich habe das angewiesen, ich habe Befehl gegeben. Kontrollieren Sie, ob diese Befehle durchgedrungen sind. Es ist auch nichts, wenn man bloß anzeigt. Damit ist nichts getan. Das kann in dem und jenem Fall notwendig sein. Wichtiger ist, den einzeln heranholen und dann geben Sie ihm Unterricht. Belehren Sie ihn, zeigen Sie ihm es. Er wird dankbar sein und Ihr Regiment wird von Tag zu Tag wirklich besser werden. Und die Männer, die besser geführt sind, dann werde ich Ihnen danken. Solange weiter unerhörtes Leid. Hier muss ich auch etwas ganz offen aussprechen. Ich habe den Eindruck, dass es an dieser nimmermüden Pflichtreue, sondern an Fleiß bei vielen Offizieren in diesem Krieg gefehlt hat. Ich will den Beweis dafür antreten. Die Kriegsgeschichte wird, unsere eigene Kriegsgeschichte, wird über uns in einem Punkt ein miserables Urteil fällen. Wenn nämlich die Stellungskarten, die Fotografien, die Luftbildaufnahmen der deutschen Stellungen von Don, von Donetsk, von Irpa, von Irsta, wenn die einmal aufgenommen, ausgelegt werden, die sind ja da. Und wenn jeder Stellung gegenüber die russische Stellungskarte ausgelegt wird, dann müssen wir Offiziere wirklich in Schande unser Haupt neigen. Denn wir waren nicht fleißig genug. Von Mann können Sie das nicht erwarten. Der tut das, was ihm befohlen ist. Der tut vor allem das, was sein Offizier ihm vormacht. Hier hat es am Fleißen einer Pflichtreue gefehlt. Und ihr müsst euch feststellen, dass 10.000, 100.000 der Menschen, die unserer Führung anvertraut waren, deswegen nutzlos gefallen und gestorben sind. muss los in Schützen melden, von Granatsplittern totgeschlagen wurden. Muss so deswegen sterben, weil diese Schützenmuldenstellungen oder diese eine Stellung, die man mit Acht und Kracht einmal machte, weil die selbstverständlich durchbrochen wurde und deswegen dann Riesenverluste eintraten. Hier wünsche ich von diesen neuen standhaften Divisionen, von Ihnen, meine Herren, einen Fleiß, der vorbildlicher nicht zu denken ist. Seien Sie darüber klar, dass auf jeden Einzelnen von Ihnen es ankommt. Seien Sie darüber klar, wenn diese Kompanie, wenn Sie jetzt an die Front kommen, eine erste, eine zweite, eine dritte, eine sechste, eine siebte, eine achte Stellung aufheben, dann werden Sie nicht durchbrochen werden. Denn dann kann jede Reserve, die nachgeführt wird, die Stich in einen Graben bringen. Kommt ein Trommelfeuer, kommt ein Bombenteppich, dann schlägt es sie nicht in eine Stellung kaputt und tot, sodass dann der Russe mit diesem billigen, eingekauften, in den Dörfern zusammengelesenen Pack angeblichen Soldaten um sie rollen kann. Dann wird die Truppe wieder panzerfest. Ihr Artilleristen, wenn ihr dafür sorgt, dass ihr Wechselstellungen habt, dann wird der Gegner genau das Feindbild bekommen, was ihr von ihm bekommt. Nämlich, dass wir sehr viel Artillerie plötzlich haben. Da eine Stellung, da eine Batterie, dort. Es wird den Gegner zersplittern und es wird uns Menschen sparen. Vor allem tilgen Sie aus Ihrem Herzen etwas heraus, dass der Russe, dieser geborene Untermensch, irgendwie zaubern kann oder irgendwie uns überlegen ist. Wir brauchen bloß das an Können und an Eigenschaften, an anständigen Eigenschaften, die den Deutschen und dieser germanischen Rasse angeboren sind, die brauchen wir zeigen und in Daten setzen. Der Russe hat nicht mehr Artillerie wie wir, er hat bloß mehr Stellungen. Verbitten Sie sich auch, meine Herren Kommandeure, wenn einer kommt und sagt, oh, so viel Batterien hat der Russe. Dann sagen Sie dem ganz kräftig zu, zieh dir einmal etwas das nach. Und dann, Herr Batteriechef, wie viele Wechselstellungen haben Sie? Dann sagen Sie, so mein Lieber, in 8 Tagen, in 14 Tagen hat der Russe von dir genau dasselbe Feindbild. Und genauso viele Batterien. Hier erwarte ich von Fleiß und Pflichterfüllung von Ihnen alles. Einen so nimmer müden Fleiß. Tag und Nacht müssen Sie ja unterwegs sein. Wenn die Truppe müde ist, dann hat der Kommandeur vorne zu sein und hat dem Mann einmal zuzusprechen, hat einmal zu sehen, was er macht. Gibt ihm einmal eine Zigarette, sagt dem anständigen Land ein nettes Wort. Insgesamt überhaupt, sie können sich um ihre Männer gar nicht genug kümmern. Hier darf ich wirklich einmal von meinen bisherigen Divisionen etwas sagen. Glauben Sie, die Menschen bei mir in der SS sind auch nicht anders, wie sie bei Ihnen sind. Etwas ist aber bei uns ungeheuer ausgeprägt. Und das werden Sie genauso machen, genauso können. Eine unerhörte Fürsorge für den Mann. Der fühlt sich zu Hause. Ein unerhört gutes, klares, brüderliches Verhältnis von Führer, Unterführer und Mann. Es hat niemals bei uns die Disziplin darunter gelitten. Niemals. Trotzdem, das sei ruhig auch einmal ausgesprochen, es bei uns kein Herr gibt, das heißt nicht Herr Hauptsturmführer, sondern Hauptsturmführer. Trotzdem ist niemals eine Anrede einer dritten Person gegeben hat, trotzdem alle diese Abstände entfernt sind. Die Disziplin ist auch in den schwersten Tagen die beste gewesen. Und seien Sie überzeugt, je anständiger, je mehr mit dem Herzen wir unser Mann führen, umso anständiger ist er selbst. Umso disziplinierter, umso treuer, umso tapfer, umso gehorsamer. Der Führer hat einmal so schön gesagt, immer noch hat es anständige Grenadiere gegeben, wenn die Offiziere anständig waren. Niemals noch hat ein deutscher Grenadier seinen anständigen Leutnant verlassen. Niemals seinen anständigen Hauptmann. Wir haben doch ein so unerhört anständiges Volk. Es ist ja eine Freude, mit den Männern hinauszugehen, wenn man sie richtig führt. Nun komme ich zu einem letzten Punkt, den ich auch ganz offen ausspreche. Von den Grundsätzen, die ich gerne haben möchte und die ich verlange. Die Wahrheit. Ich habe es mit großer Sorge in den ganzen vergangenen Jahren mir angesehen, wie wir in Deutschland und wie wir gerade auch in der Wehrmacht es mit der Wahrheit nicht mehr genau nahmen. Nehmen Sie nicht übel, wenn ich das offen ausspreche. Ich habe den Eindruck, wir haben uns manchmal eine geradezu italienisch-romanische Phraseologie angewöhnt. Von Falschmeldungen angefangen, bis zu grimmigstem Selbstbetrug. Und ich heiße es einen Selbstbetrug, wenn ich in einer Division einem Bataillon oder einer Kompanie bescheinige, dass sie sich befehlsgemäß abgesetzt hat. Oder wenn ich in einer Armee, einer Division nach oben melde, sie hat sich befehlsgemäß abgesetzt, während es unter uns ganz klar wäre, die Kompanie ist davon gelaufen. Da hat man bloß noch das Weiße hinten gesehen, sonst nicht. Das wollen wir nicht mehr machen in der Zukunft. Sondern wenn einer wegläuft, dann wollen wir sagen, der Kerl ist weggelaufen. Und wenn eine Kompanie spitzen gegangen ist, dann wird der Herr Kompaniechef vor das Kriegsgericht gestellt und wird erschossen. Und der Kompanie wird bestätigt, ihr seid feige weggelaufen. Und dann wird die Kompanie vor dem Feind geführt wieder. Und wenn sie nicht geht, dann wird sie angepackt von den anderen. Und es wird ihr klar gesagt, Herrschaften, ihr habt eure Ehre verloren. Und wenn ein Geschütz verloren geht, weil die Männer es im Stich ließen und weil Offiziere es im Stich ließen, dann wird keine Meldung geschrieben, dass es durch Feindbeschuss ausgefallen ist. Da muss sich die Ehre von jedem Einzelnen von uns sträuben dagegen. Sondern wird sehr gesund, meine Herrschaften, dann wird vom Kommandeur mit rotem Kopf die Meldung geschrieben, meine Abteilung hat ein Geschütz im Stich gelassen. Gegen den schuldigen Offizier ist ein Kriegsgerichtsverfahren eingeleitet, er ist festgesetzt. Nur dann, wenn es durch Feindbeschuss ausgefallen ist, dann wird das als Feindbeschuss gemeldet. Dazu gehören alle die anderen Dinge. Wir wollen ritterlich sein gegenüber jedem Kameraden. Hat ein Truppenteil, der unserer Division unterstellt wird, eine Waffentat vollbracht, dann werden wir es nicht über die Lippen bringen, zu erzählen, dass unsere Division das war, denn wir können doch nicht so unanständig sein, den Gefallen dieses Bataillons und den Leben, Kameraden, ihren Waffenruhm zu nehmen. Und dann wird nach oben gemeldet, dass der Division unterstellte Bataillon, der Sohn der Division, hat den und den Punkt zur Mensch genommen. Der Bataillonskommandeur verdient eine Auszeichnung oder ich reiche den ein. Wir wollen überhaupt, so wie es früher üblich war und wie es in vielen tausenden Einzelnen im deutschen Offizierskorps ja lebt und lebendig ist, wir wollen ritterliche Manieren überall einführen, auch in der Durchsetzung dienstlicher Dinge. Wollen, wenn wir ein Bataillon zu unserer Division bekommen, gastlich und anständig zu den Kameraden sein. Wir wollen die alte Sitte wieder lebendig werden lassen, die in der alten Armee im Jahr 1914 noch war. Dass wenn in einer Brigade ein Regimentskommandeur den Brigadekommandeur vertrat, dann war es ungeschriebenes Gesetz, dass dieser stellvertretende Brigadekommandeur alle schwierigen Angriffe durch sein Regiment machen muss, um überhaupt nicht in den Verdacht zu kommen, dass er sein eigenes Regiment schonte und das andere bluten ließ. Solche Sitten und Gebräuche und Gewohnheiten, die wollen wir wieder lebendig machen lassen. Die sind ja da. Wenn wir also ein fremdes Bataillon bekommen, dann sind das unsere Gäste. Das Bataillon kann herkommen, woher es will. Das kann von der 1.101. Division kommen, oder es kann von der 10. Division kommen, oder es kann von der Luftwaffe kommen, oder es kann von der SS kommen. Es ist ganz gleich, woher es kommt. Das sind unsere Gäste. Etwas noch möchte ich Ihnen sagen. Die Wahrhaftigkeit der Meldung ist die Voraussetzung, was ja eigentlich so selbstverständlich ist, für den richtigen Führungsentschluss der Vorgesetzten. Lügen haben bekanntlich ja kurze Beine. Ich werde es bei diesen Divisionen, die mir unterstehen, werde ich sie alle ja sehr bald kennenlernen. Und Sie können mir glauben, ich habe dafür eine Nase. Ich hatte auch bei mir einzelne Kommandeure, wo ich wusste, der hält vor, so viel. Wenn der was will, wenn er 1.000 Mann will, schreit er um 3.000. Folge? Wenn ich den mitteilen lasse, die kriegen gar nichts. Helfen Sie mal selber. Und ich habe andere, das lernt man dann sehr bald. Das ist sehr bald eine Erziehung zur Wahrhaftigkeit. Das war dann hinterher die größte Wahrheitsfanatiker. Und andere, bei denen wusste ich, wenn der 500 Mann anfordert, dann ist der wirklich in höchster Not. Dann kriegt er die 500 Mann sofort. Wenn möglich ist, kriegt er noch 200 oder 300. Es ist schon so, dass Anständigkeit und Wahrhaftigkeit auf die Dauer ist man dann besser dran. Mit der größten intellektuellen Schleue. Und nun komme ich zu etwas, was ja durch meinen ganzen Vortrag hindurch geklungen hat. Was ich von Ihnen verlange, dasselbe, was ich selbst in mir trage, einen durch nichts zu erschüttern und glauben. Den Glauben an den Führer, den Glauben an die Zukunft dieses großdeutschen, nein, dieses großgermanischen Reiches, den Glauben an unseren eigenen Wert, an uns selber. Das ist etwas, was ich verlangen muss. Und was ich in Ihnen ohne jede Frage der nach heiligen Flamme entfachen muss. Es ist die wichtigste Aufgabe von Ihnen, meinen Kommandeuren, dass Sie selbst in keiner Sekunde und in keiner Stunde sich ganz so verzweifelt aussehen, wie Sie will. Den Glauben an den Enden verlieren. Den Glauben an unsere germanische Sendung verlieren. Dass sie niemals in diesen Dingen des Glaubens trügerische Berechnungen und trügerischen Verstand sprechen lassen. Denn wichtiger, wie alle Zahlen und alle verstandesmäßigen Berechnungen, wichtiger wiegen im Leben der Völker die unwägbaren Dinge. Die traurigen Ereignisse der vergangenen Tage sind ja nicht persönlich, sondern lebendigste Beweis dafür. Oben an der Spitze dieses Bundesstaaten Rechner, die klug denkende intellektuelle Rechner, Sie rechneten, wenn ich mich oben an den Apparat hinsetzte und spielen lasse, auf die Tastenbrücke, dann wird ein seelenloses Instrument zu spielen beginnen. Sie haben sich völlig verrechnet, weil sie die unwägbaren Dinge von Treue und Ehre und Standhaftigkeit, von innerstem Gehorsam und weil sie das unwägbare Ding glauben, dieser Jugend an den Führer und treu dieser Jugend an den Führer, das haben sie nicht mitberechnen können. Der Glaube, ihr sagt ganz gleichgültig, beweist ihr, was ihr wollt, ich treffe an, beweist ihr, was ihr wollt, ich bleibe stehen, beweist ihr, was ihr wollt, wir werden sie. Das war stärker, wie diese falsche, völlig mitleidende und missverstandene, angebliche Generalstabs mit seinem Generalstabsarbeit. Wenn ich nun vom Gegner spreche, und das gehört sozusagen zur Lage der Urteilung dazu. Wir haben drei Gegner. Den Russen, den Engländern, Amerikaner. Der Russe scheint mir im Augenblick und scheint mir überhaupt der gefährlichste zu sein. Denn in ihm haben wir den einzigen Gegner, der wirklich brutal autoritär geführt ist und der von einer politischen Meinung, von einer Art Weltanschauung fanatisiert. Und wir sind sich doch darüber klar. Stärker ist der russische Kompanieführer nur in dem Augenblick, wo er fanatischer glaubt und seine Menschen fanatischer in seiner Meinung erzogen hat, als vielleicht hier sind. Sind sie in ihrer Weltanschauung des Blutes, der Rasse, in ihrem Glauben an den Mythos des Reiches, an die Zukunft des Germanischen Reiches, in ihrem Glauben an den Führer, das Stärkere und Festere, dann ist kein Zweifel, dass sie diese Untermenschenhorde, dass sie wieder sind. Sie werden mir doch recht geben, es ist doch ein Widersinn in sich, dass jeder Frontsoldat, der zurückkommt, sagt, es ist ja ein widerliches Fakt, diese Russen. Die Infanterie ist ja gar nicht wert. Die Panzer sind auch nicht mehr so wie wert, wie sie früher waren. Artillerie hat er ja. Aber diese billigen Soldaten, ein ganz billiger, lächerlicher Krieg, keine Infanterie, die mehr richtig angreift. Sie brechen mit ein paar Panzern durch, dann setzen sie ein paar, in vielen Fällen einige gegrippte Leute darauf und dann brechen sie eben durch und ziehen durch. Und dann ist ganz klar, sie sickern durch, weil unsere Fronten zu dünn sind. Dem Letzteren hoffe ich, abhelfen zu können. Und darin sehe ich eine der Hauptaufgaben, dass ich Menschen an die Front bringe. Dass ich wirklich radikal und, das trauen Sie mir zu, ohne jede Sentimentalität reorganisiere und auskenne. Meine besondere Liebe wäre der Etappe zu wenden. Und mein besonderes Augenmerk, die empfehle ich auch Ihnen ganz besonders noch. Und das andere, also wenn ich, wird meine Aufgabe sein, die dünnen Fronten aufzufüllen, sodass das Durchzucker nicht der Fall ist. Und dann wollen wir uns den Russen einmal ansehen. Und dann werden wir zur Überzeugung kommen, dass dieser im Grund ausgeblutete Gegner, denn selbst wenn 200 Millionen Menschen als Bevölkerungszahl annehme, was wahrscheinlich gar nicht stimmt, und dann wahrscheinlich nur 190 oder 180 Millionen sein, dann kann er bei einer Aushebung von 32-33% der männlichen Bevölkerung, das ist eine Aushebung, meine Herren, vom 17. bis zum 55. Lebensjahr, Totalaushebung, weil diese Ostvölker ja Bevölkerungszahlen unter 16 Jahren bis 45-48% des Volkes haben. Wir wollen überhaupt bei all den Berechnungen, wollen wir sehr nüchtern sein. Das sind nun wieder Dinge, die mit dem Glauben nichts zu tun haben. denn das sind Dinge des Verstandes, des Gehirns, das man ja nicht dazu hat, um wie ein Papagei Dinge nachzuplappern, sondern dass man dazu von diesem Gott bekommen hat, dass man damit denkt. Wenn wir diese Dinge also ausrechnen, wenn ich die schlechteste Zahl für uns nehme, 200 Millionen, wenn ich die schlechteste Zahl nehme, die überhaupt möglich ist, dass er von den 200 Millionen 16% der Bevölkerung, das ist 32% der Männer, aushebt, dann wären das bis zum 55-jährigen Mann 32 Millionen. Dem gegenüber kann ich Folgendes gegenüberstellen, dass dieser Russe nach nüchternsten Berechnungen und nach seinen eigenen Angaben bereits 18 Millionen am Anfang dieses Jahres verloren hatte. Demgegenüber kann ich gegenüberstellen, dass er also im allerbesten Fall 14 Millionen inklusive Heimatwehr, Luftwaffe, Marine, inklusive der sehr reichen vorhandenen NKWD für seine liebe Bevölkerung, dass er die noch auf den Beinen hat. Dann kann ich weiter damit rechnen, was ich sehr genau weiß, dass die beiden lieben Bundesgenossen und Alliierten sich gegenseitig so eine kleine Armee von 25, 30 Divisionen gegenseitig am Kaspischen Meer ansammeln. Der Engländer an der Irakseite und der Russe am Kaspischen Meer. Eine hübsche und nette Entwicklung. Sie wird keine Wunder bringen, meine Herren, die überhaupt mit Ausnahme des Wunders, das durch die Errettung des Führers geschehen ist, militärisch an keine Wunder glaube. Denn das müssen die Herren Soldaten, wir nämlich, wir Menschen müssen das alles schön brav selber machen. Ist vom lieben Gott so sehr unbequem eingeteilt für uns. Ich glaube also nicht deswegen, weil nun, ich erzähle Ihnen das bloß im Feindsinn, nicht deswegen, weil nun am Kaspischen Meer und im Irak da zwei kleine Armeen einander gegenüberstehen, glaube ich noch an kein Wunder von heute auf morgen. Es ist aber eine nette Anfangsentwicklung, mit der sich weiterentwickeln wird. Und dass wir einmal für uns recht als friedliche Dinge herausfinden werden. Also, wenn ich dieses Bild alles in allem nehme, so ist der Russe errechenbar am Ende seiner Menschenkräfte. Er hat uns gegenüber bloß den Vorteil, den Vorzug, dass er seit vielen Jahren wirklich totalen Krieg in Armee und Heimat gemacht hat und dass er eine bis zum letzten Kuli politisierte Armee, also weltanschaulich durchdrängte und geführte Armee hat. Sie wissen, dass im Graben, das wissen die Frontoffiziere von Ihnen alle, dass der Russe selbst im Graben am Tag 2 bis 3 Stunden Unterricht durch den Politruck halten lässt. Der Mann wird täglich beeinflusst. Nehmen wir uns daran ein Beispiel. Wir können ja unserem Mann in einer ganz anderen Form die Dinge geben. Denn wir haben ja keinen Asiaten vor uns. Wir können es auf einer viel höheren und besseren Stufe geben. Wir müssen ihm bloß immer wieder für sein Herz und für seinen Verstand sagen, warum er kämpft. Und Sie, das Offizierskorps, Sie müssen allerdings an sich selbst sehr arbeiten. Niemals aufhören, damit Sie wirklich wissen, um was in diesem Krieg geschieht. Es handelt sich also im Osten darum, dass die Front überall zum Stehen kommt. Ein Operieren nach rückwärts mit falscher Flugheit, das gibt es nicht mehr. Sondern jetzt geht es um den Schutz unseres Landes und unseres Volkes. Vergesse keiner, dass in dem Augenblick, wo er als Mann mit seiner Kompanie feige zurückgeht, er das Schicksal deutscher Frauen und deutscher Kinder im Gegner überlässt. Dass er sich salviert und die Menschen, die ihm am teuersten sein müssen und seine Kameraden am teuersten sind, den Schicksal überlässt. Was noch niemals die Art deutscher Männer gewesen ist. Der zweite Gegner, England, ein Volk von 42 Millionen auf der Insel. Und England hat eine Invasionsarmee zusammen in Amerika aufgestellt. Es ist tief befriedigend, muss man diesen englischen Ausdruck nehmen. Die Engländer sprechen immer davon, was befriedigend, ermutigend ist. Es ist für uns tief befriedigend, dass wir feststellen können, dass in dem Brückenkopf, aus dem heraus der Engländer zahllose Stöße herausgemacht hat und im Grunde ein paar hundert Meter, mal ein Kilometer, wie im Weltkrieg nur vorangekommen ist. Dass in diesem Brückenkopf heute über 40 Divisionen stehen und damit der größere Teil schon über der Hälfte der Invasionsarmee da hereingekommen. Die Invasionsarmee kann man nämlich nur einmal ausspielen. Der Engländer ist kein Russe, der totalen Krieg machen kann und nochmal eine Invasionsarmee aufstellen kann. Das kann er nicht. Dazu kennen wir dieses letzten Endes bürgerlich aufgezogene Volk zu gut. Sie können bei solchen Dingen bei mir wirklich immer darauf bauen. Ich bin kein optimistischer Prophet, sondern die Dinge, die sehe ich sehr nüchtern an. Ich weiß, dass wir siegen, aber ich weiß, dass wir noch durch Hölle und Kriegsfeuer und durch Engpässe und Krisen hindurch müssen. Wir dürfen nicht vergessen, V1 und die kommende V2 und V3 und 4, das sind kein Kennspaß. Wenn wir in Berlin Luftangriff haben, oder wenn wir in Hamburg oder in München Luftangriff haben, dann ist das eine zeitliche Begrenzung. Und wenn wir die größte Stadt des Reiches hier nehmen, wenn wir in Berlin Luftangriff haben, werden davon gerührt 5 Millionen im größten Fall. 4 bis 5 Millionen der deutschen Bevölkerung. Wenn wir eine Bevölkerung von 85 Millionen Deutschen annehmen, so sind das 4%. Von dem V1-Feuer, das Tag und Nacht ohne Pausen geht, weil es immer wieder in Feuerschlägen, in Einzelschüssen, niemals bekannt, wann es kommt, niemals eine Warnung möglich, auf England, auf Südengland und London liegt, was recht nervenaufreibend ist und was sehr viel Menschen kostet. Recht verlässliche Nachrichten, die ich aus London habe, besagen, dass London bis Anfang Juli nach 4 Wochen 120.000 Tote hatte. Was mit den Zahlen, die wir verschossen haben und die mir genau bekannt sind, mit den Zahlen, die nach London hereingekommen sind von diesen Schüssen, absolut übereinstimmt. Und wir kennen ungefähr die Wirkung, denn die Zahl der Geschosse, die hereingekommen sind, und danach kann man sich auch von unserer Seite her rein militärisch diese Zahl an Toten ausrechnen. Von diesem Beschuss unserer Waffen waren aber in England 11 Millionen Menschen getroffen. Die wohnen nämlich in Südengland und in London. London hat 8 bis 9 Millionen Einwohner und Südengland das übrige 2 bis 3 Millionen Einwohner. Das bedeutet, meine Herren, dass 25% der gesamten Bevölkerung von diesem lästigen Instrument getroffen werden. Das wird nicht von heute auf morgen wirken. Auch hier gibt es kein Wunder. Aber das zehrt an den Nerven. Das stört den Nachschub für eine Invasionsarmee. Das stört neue Aufmärsche für neue Landungen von der Insel aus. Es ist mehr wie lästig. Es ist etwas, was militärisch an der Kraft eines Volkes, eines kriegsführenden Staates fährt. Dazu gibt es in England eine Menge Menschen, sind die meisten von denen bisher eingesperrt gewesen. Deswegen gab es nämlich keine Opposition in England. Sehr gute Nationalisten und Vertreter des Empire-Gedankens. Aber die anderen, die in Freiheit sind, die mehren sich, die immer wieder sagen, die Frage auf, was hat der Krieg denn Sinn, was bringt er uns denn? Unsere ostasiatischen Besitzungen haben wir verloren. Indien ist in großer Gefahr. Außerdem, wir sind kinderarm, wir bluten uns aus. Was hat der Krieg für einen Sinn? Die Frage wird immer mehr erhoben werden. Außerdem ist das Verhältnis, wenn ich zu Amerika noch kurz komme, ein Volk mit 130 Millionen, das heute eine Armee von rund 4 Millionen Menschen hat. Sie wollen 3 Millionen weitere einberufen. Es sind sehr hohe Grade an Untauglichkeit. Es ist, muss ich wirklich sagen, erfreulicherweise eine Unannehmlichkeit, die die Leute uns einmal ins Land gesetzt haben, nämlich die Zeugen Jehovas, die ernsten Bibelforscher. Kennen Sie doch sicherlich, das sind die Leute, die den Kriegsdienst verweigern. Die nehmen dort in einer so erfreulichen Weise zu. Die Schweinerei haben sie nun im eigenen Land mit Streik. Sie machen keine Granaten, machen keine Geschütze, machen keine Panzer. Sind dort nach meinen Unterlagen ungefähr 6 bis 7 Millionen Menschen bereit. Es dabei ist in Amerika folgendes das Schwergewicht des Kampfes, sondern zum dortigen Nationalfeind in Asien, in Japan. Dieser Krieg in Japan muss ja erst geführt und gewonnen werden. Nun kommt etwas, was sehr interessant ist. Das sind ja wie bei allen Koalitionen. Wir haben ja mit unseren Bundesgenossen ja auch unser Kreuz. Nein, mit den Italienern hatten wir es, mit den Ungarn haben wir es. Die anderen sind auch nicht alle goldig. Aber wir Deutschen sind so furchtbar leicht geneigt zu sagen, ja, sehen Sie unsere Bundesgenossen. Ja, das ist bei den anderen viel besser. Da kann man sagen, Sie haben eine Ahnung. Ebenso sehen Sie mal auch bei den Russen. Wir haben im Osten immer Partisanen gejagt. Da müssen Sie mal den Punkt der Russen abhorchen. Und nicht einmal die Nachricht, die wir drüben waren, denn letztens haben wir unsere Finger dabei drüben. Was diese Partisanen sagen. Ich habe Verhöre von russischen Offizieren, die wir drüben durchgeführt haben, bei uns, wo dann leichtsinnigerweise auch eine Lehre, deutsche Offiziere über Partisanen jagten, die dann sagten, Herr, Sie haben eine Ahnung, wir können nicht für unsere Türe hinaus. Denn erstens, das bloß nebenher noch für die Russen, der russische Staat und Volkskörper ist überanstrengend. Zweitens, Russland hat von jeher zu Banden geneigt. Und drittens, ist ja nicht bloß so. Und deswegen komme ich darauf, weil wir Deutsche immer glauben, ach, der andere hat wunderbar, bloß bei uns ist es schwierig. Ist ja nicht bloß so, dass der Russe bei uns Partisanen absetzt. Das können wir ja auch. Und haben wir reichlich getan. Nun zur Koalition. Ich sage es ja nicht bloß so, dass wir Schwierigkeiten mit unseren Bundesgenossen haben, sondern es ist viel, viel mehr auf der drüben Seite. Man weiß nicht, wer den anderen hier, sagen wir es gut, auf gut Soldatendeutsch mehr Bescheid. Und das ist ein Wettrennen, ob nun der Bolschewik den Engländer und Amerikaner, ob der Amerikaner den Engländer, denn die sind ja auch nicht sehr einig, ob der Engländer die anderen beiden, es ist ein Verhältnis so gespannt in vielen Punkten. Ob das nun die polnische Exilregierung ist und die polnische Kommunistenregierung, die Bolschewiken gemacht haben, es sind Hunderte von Zinssätzen da. Früher oder später, immer, wenn wir die Nerven haben, und die haben wir, wird aus dieser Koalition einer einmal ausbrechen, weil der Krieg für ihn sinnlos ist. Weil er vor allem innerlich nicht mehr kann. Er kann mit seinem Volk nicht mehr. Und wenn die Koalition zerbrochen ist, dann ist der Krieg zu Ende und dann ist unser Sieg da. Der Krieg ist genauso sicher zu gewinnen, wie im November, Dezember 1918, Januar 1919 der Weltkrieg zu gewinnen war, wenn wir nur damals eine feste Führung, eine Treue durchs ganze Volk hindurch bis nach oben und gute Nerven gehabt hätten. Dieses Mal haben wir alle die Voraussetzungen. Das Volk ist von niemals dagewesener Anständigkeit. Das Reich hat einmal seit Jahrtausenden den Mann, den das Schicksal geschickt hat, gesandt hat, den Führer. Und wir, die wir seine Generale und seine Offiziere sind, ein unschlichtes Wunsch, dass die Führung steht, dass die uns anvertrauten Männer von dieser neuen standhaften Grenadierdivision, dass sie niemals wanken, niemals weichen, dass wir dafür die Garantie sind, dass kein militärisch tödlicher Stich an irgendeiner Front passieren kann, dass der Krieg durchgestanden wird mit Treue, Gehorsam, Glauben, der nie verschüttet ist und mit ausgezeichneten Nerven der Führung. An uns, dem Offizierskorps, liegt es diesmal, dass nicht 5 Minuten vor 12 irgendwo eine Schwäche sich zeigt, sondern dass wir bis 12:15 weiterfechten. Einige Dinge praktischer Art, die möchte ich Ihnen noch als Richtlinien für den Kampf im Osten an die Hand geben und Ihnen mitteilen. Erstens, ich wiederhole es nur ganz kurz, ich erwarte eine durch mich zu erbrechende Standfestigkeit und Standhaftigkeit der Kommandeure und der Kommandierchefs des gesamten Offizierskorps, ob Truppenoffizier, ob Arzt, ob Kallmeister, ob technischer Führer. Wo sie stehen, da kämpfen sie. Und ein rückwärtiger Dienst, der spielt nicht Etappe, sondern der verteidigt seinen Ort. Und wenn ein Panzer durchbricht, dann verlange ich von meinen Zahlmeistern, dass sie dagegen angehen. Sie tragen das Kleid des Soldaten und haben dieselbe Ehre wie jeder andere. Also haben sie auch dieselbe Pflicht. Ganz gleich, welche Aufgabe in dieser Armee und in dieser Wehrmacht uns übertragen ist. Das Zweite, so wie sie in eine feste Linie kommen, die gehalten wird, wird durch die ersten Wochen Tag und Nacht in nimmer milden Fleißstellen gebaut. Ich werde auch von Ihnen, von dieser Division, wie von all meinen SS-Divisionen, die ich da hatte, mir alle 14 Tage die Stellungskarte kommen lassen. Dazu die Luftbildaufnahme und die Luftbildaufnahme der Stellungen des Russen. Ein so fürsorglicher Vorgesetzter und Kamerad, ich für Sie bin. Wenn ich einmal sehe, dass der Russe eine bessere Stellung hat, wie diese Division meine Befehlung dazu, dann allerdings würden Sie mich von einer höchst ungemütlichen Seite kennenlernen. Das Dritte. Und hier muss ich Sie auf etwas aufmerksam machen, wogegen Sie sich schützen müssen. Der Russe hat mit echt, hier kann man nur sagen, jüdischen Trick, in den letzten Gefechten und Kämpfen, schon bei der Heeresgruppe Mitte, folgende Taktik angewandt. Denn manche Dinge sind sonst gar nicht erklärlich und ich kann das heute bereits nachweisen. Er hat in die Divisionen pflichtvergessene, gefangene deutsche Offiziere des Seitenkomitees herübergeschickt und zum Beispiel Regimentern, die tadellos im Angriff waren, durch einen angeblichen Ordonnanzoffizier den Befehl zum Einstellen des Angriffes und zum Rückzug gegeben. Es ist vorgekommen, dass plötzlich in der Truppe durch Unteroffiziere, durch einzelne Männer, das sind Kriegsgefangene, die der Russe kommunistisch erzogen, verseucht, denn diese Umkehr geht in den Russenlagern durch diesen Zwang und diesen Druck herab, dass er gegen die eigenen Offiziere vorgehen ließ, mit der Begründung, das wäre ein falscher Offizier und er müsste erschossen werden. Hier, glaube ich, hilft nur engster Zusammenschluss. Meine Herren, lassen Sie Ihre Kompanie niemals auseinander. Gehen Sie niemals, und wenn es noch so bequem wäre, von Ihrer Kompanie weg. Dasselbe gilt für die Kommandeure. Weiter aber halte ich eines für notwendig. Also nicht nur diese Kenntnis von einem zum anderen, sodass also ein Fremder in dem Truppenteil sofort erkannt wird. Und ich glaube, wir müssen hier, und ich wünsche, dass die Division darauf sich von vornherein mit dem Osten einstellt, die alte Sitte, die in den Landsknechtsheeren und die in den Völkerheeren früher üblich war, als man sich an der Uniform noch nicht so genau kannte. Von Feldruf und Feldgeschrei und Antwort müssen wir wieder einführen. Also, für jeden Tag wird in der Division eine neue Parole ausgegeben mit Anruf und Antwort. Darf bitten, dass diese Maßnahme ernsthaft genommen wird. Dass man hier vorsichtig ist in der Durchgabe. Dass man, wenn es nicht vorne ist oder Anruf erfolgen muss, dass also die Posten, wenn sie einen aufhalten, nehmen wir an, jetzt in einem Staatspapier, dass das leise von einem zum anderen gegeben wird, dass nicht ein Spitzel das hört. Dass aber in dem Augenblick, wo es draußen bei der Truppe ist, halt, wer da, und nun muss Anruf und Antwort erfolgen. Ich weiß, dass dieses System nicht mittellos sein wird, aber es wird das Groß, oder es wird immerhin einen erheblichen Teil der Möglichkeiten, falsche Leute in die Division hereinzuschicken, wird es abhalten. Das Dritte, was ich Ihnen als, oder das Vierte, was ich Ihnen als Richtlinie gebe, ist in der Division eine geradezu fanatische Absage an jeden Etappenteil. Wir Offiziere nehmen uns nicht ein Recht mehr heraus und nicht ein Gramm Magazinware mehr als jeder Mann. Vergessen wir nie 1918, gleiches Essen, alles gleich vergessen, spielte damals die ausschlaggebende Rolle. Am Anfang des Krieges fingen wir so ausgezeichnet an, die Länge des Krieges hat manche Etappen wieder hochkommen lassen. Ich habe die Bitte an Sie und setze das Vertrauen in Sie, dass Sie diesen Etappengeist in den eigenen Reihen, diesen Geist, dass der Offizier mehr Recht hat wie der Mann, dass Sie den verbannen und niemals groß werden lassen. Hier muss einer des anderen als Kamerad Erzieher sein. Hier müssen die Kommandeure, die Angehörigen der Stäbe mit, bei denen die Versuchung am größten ist, mit dem besten Beispiel vorangehen. Und eine Vollmacht gebe ich Ihnen, dieser Division. Ich gebe Ihnen die Vollmacht, mit all dem Gesindel, was in der Etappe herumläuft, wo Sie hinkommen, aufzuräumen. Gebe ihm die Vollmacht, jeden Kerl, der sie herumtreibt, zu packen, den notwendig zu binden und auf einen Trosswagen zu tun. Nehmen Sie ihn mit zur Pionierkompanie und lassen Sie sich solche Leute dann sofort Minen räumen. Glauben Sie mir, in dem Umkreis dieser Division hört dann jede Etappe auf. Gebe Ihnen die Vollmacht und den Befehl, alles, was zurückströmt, aufzuhalten. Stellen Sie die brutalsten und energischsten und besten Offiziere der Division hin, der sofort sich einen solchen Haufen zusammenfängt. Jeden, der widerspricht, der die Wand stellt. Die Männer sofort zusammennimmt, die nicht gleich in die Front steckt, das hat keinen Zweck, dazu sind sie zu verbummeln. Wenn es zu essen gibt, der eine Nacht schlafen lässt, dann wird anständig rasiert, Haare geschnitten, Anzug in Ordnung. Und dann sollen diese Offiziere mit diesen Herrschaften, mit diesem Etappenvolk, was uns die Front versaut, mit den Drossgästen, mit denen wird dann 5 und 6 Tage exerziert und sie wieder innerlich und äußerlich in Ordnung gebracht. Und es wird weltanschaulicher Unterricht gehalten, das Ehrgefühl angefasst und das Herz wieder zurechtgerückt. Und dann werden sie in die Front hereingeführt. Das erwarte ich von Ihnen, Ihnen, den Frontsoldaten, dass Sie hier unnachsichtig sind. Denn die Herren in der Etappe haben kein anderes Blut wie wir. Und es ist nicht einzusehen, warum in diesem Krieg wieder der Frontsoldat bluten soll und Brückeberger, Händler und Krämer ihr Geschäft machen sollen. Ich werde jede Tat, auch wenn sie einmal über das Ziel hinaushaut, werde ich decken. Ich werde nur eines nicht decken, wenn sie weich sind. Und das Letzte, ich traue das bloß wiederholen, weil ich es anfänglich schon sagte, führen Sie die Herzen Ihrer Offiziere und führen Sie die Herzen Ihrer Männer. Erfüllen Sie diese Herzen mit dem heiligen Feuer von Soldatenehren, von wirklicher deutscher Soldatentradition, vom Glauben und von der Dankbarkeit, dass das Schicksal uns den Führer gegeben hat. Und sagen Sie dem Mann jeden Tag wieder, warum er kämpft, warum er hier bluten muss und leiden muss und Entbehrungen tragen muss. Sagen Sie es ihm jeden Tag, dass er an sein Kind denkt oder an sein Schwesterchen oder an seine Eltern, an seine Frau, dass er die schützt, dass er die Reinheit unseres Blutes schützt und die Schönheit unseres Landes, unserer Heimat. Dass in den Händen dieser Division und all dieser Soldaten, sagen Sie es ihm, dass in euren Händen die Zukunft der Nation ist gelegt. Und dann lassen Sie sich einen Rat geben. Sicherlich werden Stunden kommen, wo es sehr schwer ist, wo Sie glauben, es nicht überstehen zu können. Dann denken Sie einmal an die Zukunft. Denken Sie einmal an die Zeit 20 Jahre nach diesem Krieg, den wir gewinnen werden. So wahr wie ich hier vor Ihnen stehe. Wir nehmen wir Siegen wert. Und dann denken Sie daran, was ist denn der Sinn dieses Krieges, wie wird es nach dem Krieg sein? Der Sinn des Krieges ist die Bestätigung, geschichtliche Bestätigung vor aller Welt des Großdeutschen Reichs. Das wäre allein schon eine Tat, wäre allein schon wichtig genug, um dafür einen 6-jährigen Krieg zu führen. Denn ein Priester Große, für die Bestätigung seines 2,5 Millionen Staates 7 Jahre, die in aussichtsloserer Situation hofft. Darüber hinaus, der Beginn und die Gründung des Großgermanischen Reichs, die Verbreiterung unserer Volksbasis von 90 Millionen Deutschen auf 120 Millionen germanischen Blutes durch die Hereinnahme von 30 Millionen Menschen unseres Blutes, germanischer Abstammung von Dänen, Slawen und Niederländern und Norwegern und vielleicht auch anderen. Es ist drittens die Beherrschung und Ordnung des Kontinents, der Europa heißt, dem wir Kultur und Leben und Sicherheit durch den Opfertod und durch das Blut ungezählter soldatischer und traulicher Vorfahren gegeben haben. Das Kontinent, den wir ordnen müssen, im Frieden in seiner Wirtschaft, für die künftigen Kriege und Auseinandersetzungen in seiner Wehrkraft. Wobei unser soldatischer Verstand und unser Fachwissen schon sagt, dass in der Zukunft ein Krieg mit heutigen Grenzen schon von vornherein verloren ist. Dass ein Volk, das seine Luftwarnposten nicht 1000 bis 2000 Kilometer von seiner Grenze weg hat, den nächsten Krieg schon verdient hat. Jetzt zum vierten. Mit einem soliden Hinausschieben der deutschen Festungsgrenze um mindestens 500 Kilometer nach dem Osten von der Grenze des Jahres 1939 angesehen. Mit der Besiedlung dieses Raumes mit deutschen Söhnen und deutschen Familien, mit germanischen Söhnen und germanischen Familien, dass dieser Osten ein Pflanzgarten germanischen Blutes wird, damit wir weiter ein Bauernvolk bleiben, was wir fast aufgehört haben zu sein, da der Anteil des Bäuerlichen in unserem Volk immer weniger geworden ist. Ich will Ihnen weiter etwas sagen. Das sage ich Ihnen heute, wo der Russe so nah an unserer Grenze steht. Mit einem Gewinn der Ecker, die wir in diesem Krieg bereits gewonnen hatten und die wir wieder verloren und die wir uns wiederholen werden. Was gar kein Problem dann sein wird. Mit einem Hinausschieben einer Wehrgrenze, ist eine Grenze unseres militärischen Interessengebietes. Mit einem ständigen Hineinfressen in den Osten, der kein Gespenst für uns sein darf, denn wir sind überlegen. Wir sind stärker wie er. Das ist unser Kolonialland, nicht afrikanische Kolonien. Alles in allem, mit der Ordnung unseres Reiches und unseres Volkes und unseres Blutes, damit ist in der Zukunft, wenn der mit Sicherheit wieder zu erwartende alle paar Jahrhunderte kommende Stoß aus Asien mit später dann mehreren hundert Millionen Volkes soll wird, dass dann in der Zukunft unsere Enkel und Urenkel Widerstand leisten können. Wenn das Schicksal ihnen dann vielleicht auch keinen Adolf Hitler in dieser Zeit schenkt. Und wenn sie diese ferne Zukunft von Ewigkeit her kommt unser Volk und in die Ewigkeit hinein geht der Arier, geht der Germane. Wir haben die Erde ordnen dürfen. Die Menschen unseres Blutes haben geschöpft und geschaffen, die Erfindungen gebracht, die Staaten gelenkt und die Staaten geordnet, menschliche Ordnung eingeführt. Solange der Arier lebt, solange unser Blut, das nordisch-germanische Blut, solange dieses lebendig ist, solange wird Ordnung auf diesem Erdball des Herrgotts sein. Und diese Aufgabe von Ewigkeit her in die Ewigkeit des Volkes hinein, die ist in die Hand jeder Generation und besonders unserer gegeben. Und wenn Sie diese Zeiträume sehen, zeitlos, dann glaube ich, wird jeder sich in der Stunde der Bedrängnis und der Gefahr klar sein, was ist das für eine kurze Sekunde im Leben der Erde, im Leben unseres Volkes. Und in dieser kurzen Sekunde nur kommt es darauf an, dass der, der da gerade lebt und hier seine Pflicht tut. Und viele, viele von uns, nicht alle, aber viele von uns wird das Schicksal aufnehmen. Wir werden nach dem Krieg die Zeit des Friedens, wo wir in Frieden arbeiten und den Frieden gewinnen wollen, was vielleicht schwer ist, für den Krieg zu gewinnen. Die werden wir mitmachen und dann wird einmal das Ende unseres Daseins sein. Und da wollen wir alles heute so handeln, dass wir dann am Ende sagen können und dass wir wie unsere Richter sein werden, nämlich unsere Kinder, unsere Enkel, dass sie dann von uns sagen können, sie waren es wert, unsere Väter, unsere Ahnen, dass sie Adolf Hitler, des vom Herrgott gesandten Führers, Offizieres in der schwersten Zeit des germanischen Volkes gewesen sind. Mit den Gedanken und mit diesem Willen und mit diesen Vorsätzen entlasse ich nun diese neue, standhafte Grenadierdivision zum Schutz der Heimat nach dem Osten. Halligkeit.